hinaus ins Land. Kirchen werden niedergebrannt, Seelen ich werde ihr krepieren, hingerichtet von Höllentieren. Sonnenfotzen aufgerissen, Drohnen, denen die Wunden pissen, Kriegsalleiber aufgeschlitzt, in jedem Loch ein Mensch.